Heute geht es um ein mögliches Gebet gegen Traumata. Ich mache nur Vorschläge, aber die ich selber über viele Jahre praktiziert habe, immer dann, wenn der Heilige Geist mich so geleitet hat. Manchmal habe ich gebetet und habe dann nicht gewusst, wie weiter, und dann habe ich einfach gehört, nimm das Tool oder das Tool. Und das ist sehr hilfreich, und heute soll es ein Gebet werden, das für euch hilfreich ist. Aber das ist nicht in Granit gegossen. Also wir haben den Heiligen Geist, aber es ist manchmal hilfreich, wenn man so eine kleine Hilfestellung hat, um dem Geländer zu folgen. Und ich will euch so eine kleine Hilfestellung geben. Und es ist so mit einem Traumata, dass es, wenn es schon Jahre alt ist, sich sehr gefestigt hat bei den Menschen. Und von daher ist es manchmal dann ein bisschen hartnäckig und dauert ein bisschen. So mit 5 Minuten an ein Trauma gehen, das kann vielleicht Georg, aber das ist mir noch nie gelungen. Und ich bin da auch ein bisschen detailliert, weil ich weiß, die Menschen kommen dann mit der Frage, die nicht beantwortet worden ist. Und dann ist es mir ganz wichtig, dass ich das ordentlich erkläre, was ich da auch gebetet habe. Und es braucht auch immer ein Mitmachen. Die Person muss frei werden wollen. Das ist es. Diese Person muss die Entscheidung treffen dafür. Und ja, das ist so die Einleitung, damit ihr wisst, das kann man ändern, muss man manchmal nicht. Manchmal kann man einfach dem entlang beten, und bis heute habe ich damit viel Erfolg gehabt. Und ich habe mich auch das will heute nicht zu mir. Danke. Der Profi. Ja, Traumata richten sehr großen Schaden an, das haben wir in den letzten 2 Stunden gehört. Und die Folgen sind zerstörerisch. Das haben wir alle mittlerweile mitbekommen. Und jetzt geht es darum, wie kann ich ein Trauma auflösen? Wir haben ja das letzte Mal sehr viel über die psychischen, seelischen Folgen gesprochen, also das heißt, ich habe euch davon erzählt, und heute möchte ich auch die körperlichen Folgen ansprechen, die meistens bei einem krassen Trauma nicht ausbleiben, es sei denn, dass man an das Trauma geht in den ersten 6 bis 12 Monaten, das ist so die Erfahrung, und von daher für die Zukunft, wer etwas Traumatisches erlebt hat, sofort ins Gebet. Und ich habe hier so eine Hilfestellung entwickelt. Das kann man vielleicht auch nachher in die Bibelschule online setzen, damit man das downloaden kann. Wie gesagt, es ist ein Rezept, das ist eine Möglichkeit, aber wir lassen uns immer vom Heiligen Geist leiten. Es gibt eine Verbindung zwischen einem emotionalen, seelischen Trauma und körperlichen Symptomen. Die meisten haben das längst mitgekriegt. Die erste Folie bitte. Ein Trauma bringt immer die elektrischen, chemischen und magnetischen Frequenzen in unseren Körperzellen in Unordnung. Das ist wichtig zu behalten. Wenn Gott nicht eingreift, bleiben diese Frequenzen bleibt dieses Trauma einfach im Körper, aber Gott kann und will eingreifen. Ich habe bei Google nachgeguckt, um euch Frequenzen zu erklären. Und zwar heißt es da, in unserem Körper verstehen wir unter Frequenz den messbaren elektrischen Energiefluss. Die gesunde Schwingungsfrequenz eines Menschen beträgt zwischen 62 und 72 Hertz. Jetzt wisst ihr Bescheid. Aber jeder weiß, dass es im Körper Energie gibt. Und es hängt davon ab, wie energetisch ihr aufgeladen seid. Und ob diese Schwingungsfrequenz auch passt zu unserem Körper. Und durch ein Trauma wird alles durcheinander geschmissen. Das ist die Folge davon. Und deswegen können wir ein kurzes Gebet sprechen, um diese Frequenzen in ein göttliches Gleichgewicht zu bringen. Ich habe es dort auch auf der PowerPoint. Und wir können beten: Im Namen Jesu Christi befehle ich allen magnetischen, chemischen und elektrischen Frequenzen in jeder meiner Körperzellen in ein göttliches Gleichgewicht zu kommen. Und wenn du das glaubst, geschieht das. Aber niemals so ein Gebet nehmen und es daher beten. Nein, im vollen Bewusstsein und im Glauben, das geschieht jetzt. Und das geschieht dann auch. Und du kommst dann wieder in die richtige Schwingungsfrequenz hinein. Das ist wichtig. Die zweite Folie. Durch ein Trauma kommt auch sehr viel Stress in unseren Körper hinein. Stresshormone werden produziert, welche unser Immunsystem dann ausschalten können. Und das Immunsystem ist unser Türsteher. Wenn es sehr geschwächt ist durch ein Trauma, können Krankheiten durch diese Tür. Wenn das Immunsystem aber stark ist, können die Krankheiten nicht durch die Tür. So wie Bakterien, Keime, Pilze und was alles so durch die Luft schwirrt oder von anderen auch übertragen wird. Also immer auf ein gutes, starkes Immunsystem achten. Und falls ein Trauma da ist, einfach darauf gucken, dass es stark bleibt. Aber wenn ein Trauma nicht bearbeitet wird und geschwächt ist, bleibt es so lange geschwächt, bis das Trauma verarbeitet ist. Und das ist einfach wichtig, dass ihr das euch merkt. Eure Körperzellen, die müssen in die göttliche Ordnung kommen, das Immunsystem. Und wir können dann auch kurz beten und sagen, bewusst im Namen Jesu Christi befehle ich meinem Immunsystem, stark und fit zu werden und wirkungsvoll alle Bakterien, Keime, Viren, Pilze zu eliminieren. Das ist wichtig. Und die dritte Folie jetzt, bitte. Ein Trauma ist nicht nur in unserem Kopf. Es zeigt sich in vielerlei Formen. Und wir alle besitzen, das hatte ich schon erwähnt, aber Wiederholung ist immer ganz gut, wir besitzen alle ein zelluläres Gedächtnis. In unseren Körperzellen speichert sich dieses Trauma. Und es verschwindet auch nicht, wenn wir Gott nicht da reinlassen. Also denkt daran, wenn was passiert ist, euer zelluläres Gedächtnis zu löschen. Ganz wichtig. Wir haben viele, viele Körperzellen, Billionen. Und ich habe nachgelesen, und da wiederholen sich auch die Mediziner und die Wissenschaftler, es verlässt uns nicht, das Trauma. Aber wir kennen Gott. Und Gott kann es löschen. Und er will diese negativen Erinnerungen, die wir an das Trauma haben und das vielleicht immer noch wieder durch den Kopf geht und wir verletzt sind, immer noch verletzt sind, immer noch nicht vergeben haben, dann beeinträchtigt es unseren Körper eindeutig. Das klingt jetzt ein bisschen medizinisch, aber es ist die Wahrheit. Und ich habe auch so manche Bücher gelesen, so auch von Charles und Francis Hunter, von Dr. Hesselbarth und so weiter. Und habe auch einiges dann so ausprobiert. Ich habe auch hier einiges von denen hineingenommen. Und das sind gute, gute Beiträge von diesen Menschen. Viel erfahren sind sie über die Jahre. Und sie haben das auch alles festgestellt. Und die Mediziner haben das bestätigt. Also festhalten, ein Trauma ist nicht nur in deinem Kopf. Das denken wir ja manchmal. Nein, es steckt in jeder Zelle, Körperzelle. Und wir können ganz einfach beten. Dann sage ich einfach, ich entmachte jetzt die negativen Zellerinnerungen im Namen Jesu Christi. Ist doch nicht schwer, aber auch im Glauben. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch zuteil werden. Und das ist wirklich so. Wie oft habe ich das erlebt? So, wir kommen jetzt zu den Prionen. Da fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist das? Das sind Eiweiße. Und zwar die sich reproduzieren. Die sind hochinfektiös und reproduzieren sich selbst. Und das einfache Befehlen, dass die Prionen sich auflösen, weil die doch so hochinfektiös sind, hat schon so manchen geholfen. Dann können, und ihr könnt da auch sehen, wie sie sich, da ist ja, soll die Prionen darstellen, die so daneben im Kreis sind. Also, wir können da auch ganz simpel beten. Ich befehle im Namen Jesu Christi, dass sich alle Prionen auflösen oder dass sie ausgeschieden werden. Prionen können ausgeschieden werden. Begleitmusik ist auch gut. Oder aber ich kann auch befehlen, dass diese Zellen, diese Körperzellen, die befallen sind von Prionen, erneuert werden. Das ist genauso möglich. Wir haben dann natürlich Spielraum, wie der Geist Gottes es so gibt. Aber möglichst nicht vergessen. Ja, dann kommen wir zu Folie 5, zum Säuren-Basen-Haushalt, zum pH-Wert. Ich glaube, von dem habt ihr doch alle schon gehört. Wir können ganz leicht übersäuert sein, wenn wir das Falsche essen. Und durch ein Trauma kommt das noch viel eher zustande. Also schön aufpassen, nicht zu viel Süßigkeiten, nicht zu viel Limonaden, die so gezuckert sind und nicht zu viel Schwein und so weiter. Eine gute Ernährung hilft unserem Körper, dass unser pH-Wert auch ausgeglichen ist. Also im Internet habe ich gelesen, dass der Mensch, das wissen wir, dass er aus einer einzigen Zelle besteht, aber bei einem ausgewachsenen Mann, der ungefähr 70 Kilo wiegt, der hat circa 36 Billionen Körperzellen. Und eine Frau, die ungefähr Wie alt ist die hier? 28. Die ist 60 Kilo schwer und die hat 28 Billionen Zellen. Jetzt kann man sich das doch vorstellen, wenn du so viele Billionen Zellen hast, bist aus einer Zelle entstanden, ist mit einer angefangen und dann hat sich über den Lauf der Zeit einfach, haben sich die Zellen vermehrt. Du bist gewachsen und wenn ich weiß, dass ein Trauma mich beeinträchtigt, das heißt jede Körperzelle beeinträchtigt, dann kann ich doch befehlen, dass der Säure-Basen-Haushalt in die göttliche Ordnung kommt. Und ich kann doch auch mitmachen. Ich weiß von einer Frau, die hat mir mal gesagt, ich bin jetzt Christ geworden, jetzt kann ich Kuchen essen, au mars, und alles, was mir schmeckt. Und sie hat es dann auch wirklich getan. Aber man hat die Rundungen anschließend auch gesehen. Ja, lieber bei Zeiten ein bisschen weniger dosieren. Wir können gerne mal ein Stück Torte essen. Wir werden ja am Sonntag sicherlich zuschlagen, aber bitte nicht gleich drei Stücke. Denkt an die Übersäuerung. Es ist wichtiger, als ihr vielleicht annehmt. Es ist lustig, aber wenn du übersäuert bist, ist es nicht mehr lustig. Dann werden wir die Konsequenzen tragen. Und das geschieht eben auch durch ein Trauma. Das wird mit verursacht. Und wenn du dann noch Schlechtes isst und trinkst, dann hast du wirklich ein Problem. Und viele Menschen sind richtig krank, wenn sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Traumata hinter sich haben und kein einziges Trauma bearbeitet haben, dann sind sie körperlich eben auch krank. Und nicht nur psychisch und seelisch. Da kommt viel zusammen. Und sie leben in diesem falschen Denken, in diesem falschen Bewusstsein. Was ist bloß mit mir? Und so weiter. Also, euch wird das dann nicht mehr passieren, wenn ihr irgendetwas Tragisches erlebt. Innerhalb von 6 Monaten muss das Ding weg. Sonst fängt es an, euch Schaden zuzuführen. Und das ist doch nicht nötig. Wir haben einen großen Gott. Und wenn ich ein bisschen mitdenke, und das erwartet Gott von uns, er hat uns schließlich einen Verstand gegeben, und dann können wir diese simplen Gebete im Glauben sprechen. Und schwuppdiwupp geht das Trauma weg, wenn auch noch ein paar andere Sachen dazukommen. Das war nicht alles. Also ich erinnere nochmal, die ersten 6 bis 12 Monate muss diese Bearbeitung, muss das Trauma erledigt werden, sonst kann es ganz starke Folgen bringen. So, wir beginnen normalerweise nicht mit diesen Gebeten. Das habt ihr euch sicherlich auch schon gedacht. Jetzt kommt die 6. Folie. Hier habe ich jetzt ein mögliches Beispielgebet gegen traumatische Erfahrung zusammengestellt. Wir haben schon gelernt, dass wir vergeben müssen. Das ist einfach ein Muss. Wer nicht vergeben will, er sagt, naja, muss, wenn ich das lieber alles mit mir herumschleppen will, das ist ja mir freigestellt. Aber davon frei zu werden in kürzester Zeit, und das ist möglich, das lohnt sich. Es lohnt sich nachher, diese Dinge nochmal zu reflektieren, sich das durchzulesen und vielleicht auch die PowerPoint, das Beispielgebet, nur das Beispielgebet, runterzuladen und das dann wirklich mit hineinzunehmen in euren Alltag. Wie gesagt, die sind oft erprobt, diese Gebete. Das ist jetzt nicht etwas ganz Neues. Das ist sehr bekannt. Also als erstes entscheide ich mich zu vergeben. Und viele sagen, kann ich nicht, ist viel zu schlimm. Ich habe das ganze Erbe verloren, das Das kann ich nicht vergeben. Gut, da muss die Person mit einem Trauma weiter herumlaufen. Aber es geht auch anders. Es ist zuallererst, ist Vergebung eine Willensentscheidung. Ich habe auch schon manche traumatische Erfahrungen hinter mir, aber ich habe gelernt, willentlich erstmal zu vergeben, wenn ich es noch nicht konnte, aber dann auch Jesus zu bitten, dass es eine echte Vergebung wird. Und es ist quasi so, wie wenn Jesus durch mich vergibt. Und es wird immer leichter, eine Woche dabei bleiben. Ich habe vergeben und ich lasse es nicht wieder zu, dass ich unvergeben lebe. Was entsteht? Bitterkeit. Und ich habe schon oft, wenn ich gebetet habe, so eine grüne Jauche gesehen. Und die kann man abfließen lassen und die Bitterkeit durch Vergebung kann sie sich auflösen. Und ich kann ihr dann auch befehlen, abzufließen. Vergebung ist, ohne Vergebung geht kein Trauma. Und das ist auch so leicht, weil ja Jesus alles schon längst vergeben hat. Wir machen uns die Vergebung nur zu eigen und bekennen, dass ich jetzt noch ein Problem mit der Person habe, die das Trauma vielleicht sogar verursacht hat. So, als zweiten Punkt habe ich hier aufgeschrieben, im Namen Jesu Christi binde ich und erkläre für entmachtet den Traumageist. Es ist immer ein unterschiedlicher. Das kann der Ablehnung sein, es kann ein Traumageist des Unfalls sein, es kann ein Traumageist des Umzugs sein, des Missbrauches. Also das letzte Mal habe ich ja euch schon eine ganze Liste vorgetragen, was es alles sein kann. Und von daher ist es wichtig zu wissen, was der Hintergrund ist, weil für jedes Trauma bete ich, gegen jedes Trauma bete ich anders. Das ist nur ein Gerüst. Aber jedes Trauma hat einen Traumageist, ob es dir schmeckt oder nicht. Ist einfach so, weil der Feind sofort dazu kommt. Und diese Person, weil sie im Schockzustand war, einfach anfängt zu quälen. Das findet er fantastisch. Und dann binde ich auch alle beteiligten Geister. Was ist zum Beispiel alles, könnte beteiligt sein? Welche Mächte könnten noch beteiligt sein? Bei Ablehnung jetzt zum Beispiel. Von euch? Ärger, richtig. Ärger. Was noch? Bitte? Ja, Traurigkeit hat dann mit Tod verbunden, ist dann verbunden mit Tod. Wut, Ärger, Zorn, Angst, sehr gut. Das ist immer dabei. Angst, ich habe noch niemanden getroffen, der gar keine Angst nachher hatte in Bezug auf diese traumatische Erfahrung. Enttäuschung, wir sprechen dann mit der Person. Und sagen, was quält dich? Womit hast du am meisten Probleme? Und mit ein paar Fragen kriege ich raus, welches die beteiligten Geister noch dabei sind. Stress ist auch immer dabei. Stress kann uns auch sehr plagen. Und wir wissen, dass es Stresshormone produziert, habe ich ja eben schon erklärt. Und das Immunsystem ist unser Türsteher. Und wenn du viele Stresshormone im Körper hast, dann wird dein Immunsystem schwächer und schwächer. Ja, drittens, ich benenne konkret, jetzt ein bisschen aufpassen, das Trauma kann ja auch ein Unfall sein, was auch immer das ist. Ich habe jetzt so viel über Ablehnung immer geredet. Ich habe hier bei mir Ablehnung stehen und die Umstände, unter denen das Trauma entstand. Welches war der Umstand, der dazu geführt hat? Und was ich immer ganz wichtig finde, und mir persönlich hat das auch sehr geholfen, dann gebe ich all diese Umstände und den Trauma, Geist, Ablehnung unterm Kreuz in den Tod. Und dabei wird mir bewusst, dass Jesus das ja längst getragen hat. Er hat es schon überwunden. Umso schneller bin ich dann wieder frei und kann mir nachher auch durch sein Auferstehungsleben dann einfach die Heilung herbeiziehen. Aber für mich ist das sehr hilfreich, wenn ich das tue, und das mache ich oft so im Gebet bei Menschen. Ich gebe es in den Tod und versuche auch der Person einfach es deutlich zu machen, dass es jetzt in den Tod geschickt worden ist. Es lebt nicht mehr. Und nimm es einfach, ergreif es, empfang es. Was du empfangen hast, behalte auch. Und wenn am nächsten Tag das wieder so ein bisschen komisch ist, das ist ja, das kennen wir ja schon, dass der Feind nicht gleich locker lässt, wenn du ein 10 Jahre altes Trauma hinter dir hast. Oder vielleicht 10 davon. Der Feind kennt dich durch und durch. Und er wird versuchen, immer wieder da reinzugehen. Aber dann sagst du halt, stopp, habe ich in den Tod am Kreuz und am Kreuz gegeben. Und da ist es gut aufgehoben, weil Jesus es überwunden hat. Folie 7 bitte. Dann stelle ich den Traumageist unter die Herrschaft von Jesus. Und er muss mich jetzt verlassen. Und auch alle weiteren Kräfte, also Geister, mit uns, die wir schon ein bisschen angefangen haben aufzuzählen. Lüge ist auch immer dabei. Der Feind kommt und belügt dich und du glaubst es. Und dann denkst du, es hat ja doch nichts geholfen, das Gebet. Nein, Lüge. Jesus hat schon eingegriffen. Und das halte ich fest. Es ist wichtig, ein bisschen hartnäckig zu werden gegen den Feind. Nicht gegen Menschen, aber gegen den Feind darfst du auftrumpfen. Und da gibt es auch so wunderbare Bibelverse, dass wir ihn richtig auch in Autorität begegnen können. Also, wir hatten ja schon einige erwähnt. Angst war schon sehr gut. Rebellion kann auch da sein. Und vieles mehr hängt, wie gesagt, vom Trauma und von der Person ab, womit sie sowieso schon oft Schwierigkeiten gehabt hat. Da dockt der Feind gerne an, weil er dann stärker in dir wird. Und er liebt es, in der Kraft zu wachsen und immer stärker zu werden. Und deswegen, wenn du 10 Jahre mit einem Trauma dich rumschleppst, ist er schon mächtig gefüttert worden. Und nochmal wieder 5 Jahre drauf, dann fütterst du sie immer weiter, diese Mächte. Und es ist doch auch verständlich, dass sie das tolle Haus nicht verlassen wollen. Die wollen nicht in Bäumen leben unbedingt. Sie wollen am liebsten auch nicht in Möbeln, auch wenn es da welche gibt manchmal. Aber sie wollen am liebsten in uns leben. Und da können sie uns quälen und sich dadurch ernähren. Das tun sie ja dadurch. Immer wenn sie uns quälen, uns foltern, uns erinnern und uns in Stress versetzen und so weiter, dann sind sie zugange. Und dann heißt es aufgepasst. Ja, bei Unfällen zum Beispiel sollte man unbedingt die Wiederholungskette brechen. Das ist wichtig, sonst wiederholen sich die Unfälle. Ich kenne eine Frau, die hat mir erzählt, dass sie bald jedes Jahr ganz viele Unfälle schon im Leben gehabt hat. Das ist die Unfallfrau, aber nicht gläubig, und die hat nicht zugehört und konnte einfach das auch gar nicht nehmen. Wenn man Jesus nicht in seinem Herzen hat, muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt, aber man kann trotzdem für sie beten, dass sie auch Erkenntnis bekommt. Aber ich habe für sie gebetet, habe dann einfach diese Kette gebrochen und das Blut Jesu dazwischen gestellt, habe gesagt, nein, keine Wiederholung mehr. Und ich habe bis heute nicht gehört, dass noch ein Unfall passiert ist. Ja, jetzt rufen wir, kommen wir zu dem Punkt, den wir schon besprochen haben, im Gebet: Ich rufe die Wiederherstellung der elektrischen, chemischen und magnetischen Frequenzen in den Körperzellen herbei. Ihr wisst es doch, dass chemische Botenstoffe freigesetzt werden, in unserem Gehirn zum Beispiel. Und da bete ich manchmal so: Bei Störung chemischer Botenstoffe im Gehirn befehle ich die Produktion dieser Substanzen in richtiger Art und Menge. Und das glaube ich dann. Und es ist wichtig, dass die Botenstoffe, also diese chemischen Frequenzen, auch in die göttliche Ordnung kommen. Und die anderen auch. Es gibt eben drei. Das ist alles überhaupt nicht schwer. Und dann komme ich zum Immunsystem. Wir haben uns das schon angeguckt. Da heißt es: Ich befehle dem Immunsystem wieder in die göttliche Ordnung zu kommen. Das ist Wiederholung. Alles das zu tun, wozu es geschaffen ist. Also in göttliche Harmonie und in die Balance zu kommen. Die Folie 8 bitte. Oft geht mit einem Trauma auch eine Verstimmung, eine depressive Verstimmung einher. Manche werden sogar depressiv und fallen in Depressionen. Da nehme ich dann im Namen Jesu Christi Autorität ein und verfluche die depressiven Erkrankungen sowie Verstimmungen. Du kannst beten, wie du willst, musst nicht so beten. Das ist nur ein Beispiel. Aber depressive Verstimmungen quälen Menschen ganz arg. Und möglichst, wenn so Bedrückung auslösende Gedanken beginnen, so mache ich das dann. Guck, höre ich, was kommt denn als Vorschlag da? Und sage ich: Halt, stopp! Was geht in meinem Kopf rum? Und dann widerstehe ich diesen Lügenangeboten. Das sind, wenn du gute Gedanken hast, dann geht es dir gut. Aber wenn du plötzlich merkst, irgendwas stimmt nicht. Was denke ich? Innehalten, was geht in meinem Kopf rum? Und dann diesen Lügengedanken widerstehen. Oder ich nehme da noch oft 2. Korinther 10, 3 bis 5, wo es heißt, dass unsere Waffen nicht fleischlich sind, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Und wir zerstören damit alles Hohe, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam von Christus. Wir können damit arbeiten, aber nicht religiös daherplappern, alles bewusst. Und mir ist es erst dann bewusst, wenn ich anfange zu widerstehen oft. Das ist dann das einzige Mittel. Wenn das nicht greift, das Gefangennehmen der Gedanken, das habe ich auch schon erlebt, gleich waren sie wieder da, dann nehme ich das Schwert, das Wort Gottes, und schieße gegen sie. Und die mögen das Wort Gottes nicht, denn das ist ein zweischneidiges Schwert und es scheidet Geist und Seele und Leib und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also, es ist wichtig, Geist von der Seele zu scheiden. Denn was will unsere Seele, wenn sie nicht geschult und trainiert ist? Unseren Geist übernehmen. Und das heißt aufpassen. Geist und Seele immer wieder scheiden. Und auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne unseres Herzens. Also das hilft enorm. Nur zügig dabei sein. Und das nicht alles so: Ach, ich kann das nicht, ist mir viel zu viel. Aber es ist, willst du dann jahrelang, du hast die Entscheidung, willst du jahrelang depressiv bleiben? Das ist doch nicht nett. Also ich finde das nicht schön. Also, wenn Bedrückung auslösende Gedanken kommen, weg damit. Irgendwann führen sie dich in depressive Verstimmungen. Habe ich selber Schuld? Das ist so. Ich habe nicht widerstanden, ich habe die Munition. Gegen den Feind dürfen wir schießen, nicht gegen Menschen. Aufgepasst. Das tun wir nicht, die lieben wir. So, und es geht bei diesen depressiven Verstimmungen gehe ich meistens so ein bisschen härter vor, weil die sich gerne bei vielen melden. Und dann zum nächsten Punkt. Wir sind ja bei der Folie 8, hoffe ich. Nee, das ist noch nicht 9. 8, bitte. Ich entmachte im Namen Jesu Christi alle negativen Erinnerungen und sowie negative Zellerinnerungen. Das kommt jetzt. Ich kann das nicht gleich von Anfang alles machen, weil das nicht passt. Es muss auch in der Reihenfolge passen. Solange ich noch nicht vergeben habe, kann ich die negativen Zellerinnerungen nicht löschen. Die werden einfach nicht gelöscht. Es braucht schon den göttlichen Gesetzmäßigkeiten Folge zu leisten. Ja, und dann geht es um einen ausgeglichenen Säure-Base-Level. Das ist auch ganz leicht. Die Gebete sind ganz leicht. Ich rufe einen ausgeglichenen Säure-Base-Level, der durcheinander gekommen sein kann, herbei und befehle allen Prionen, sich aufzulösen. Und ihr habt im Kopf, die sind hoch, infektiös und die reproduzieren sich selbst. Also ganz einfaches Gebet, wirkt aber enorm. So, wenn das geschehen ist, ich habe ja die Mächte erst schon rausgerufen, das haben wir ja gesagt, dass sie den Körper verlassen müssen und so weiter. Und da, das dauert manchmal eine Weile, die Leute husten dann und das kann schon mal 5 Minuten dauern, bis diese Viecher gehen, wenn die über Jahre so ein Mietrecht hatten. Und jetzt, ich sage oft, du hast kein Mietrecht mehr. Raus mit dir. So, jetzt kann ich Jesus bitten, mich durch sein Blut zu reinigen. Das ist so schön. Und ihn bitten, mir Trost zu geben und Heilung für die seelischen und körperlichen Bereiche. Jetzt wird es wieder ganz warm, jetzt wird es schön. Jetzt kommt er wieder so richtig mit seinem Frieden, mit seiner Reinigung zuallererst. Es ist wichtig, dass wir uns reinigen lassen mit dem Blut von Jesus. Da ist ja so viel Schmutz im Körper gewesen und auch in der Seele. Und er kommt und reinigt uns. Alle seelischen und alle körperlichen Bereiche, das ist auch wichtig, weil die Seele ja so angegriffen worden ist, aber der Körper auch. Und wenn er uns, wenn er die Seele mal so richtig durchwäscht, reinigt mit seinem Blut und dann auch unseren Körper wäscht, ich bete immer in der Vorstellungskraft, dann bin ich einfach in der Reinigung. Und es ist so gut, das zu empfangen, die Reinigung. Ich mache es mir bewusst, wie das Blut Jesu mich schon längst gereinigt hat, aber jetzt mich von diesem Trauma reinigt. Wunderbar. Und dann lassen wir die schlimmen Erfahrungen einfach durch Entscheidung los. Hinter uns. Sie wollen gerne manchmal wiederkehren, aber hinter uns gelassen. Da müssen wir auch wieder ein bisschen hartnäckig dabei bleiben. Und dann spreche ich zum Beispiel über einer kranken Person den Frieden Gottes aus. Das ist auch ein sehr schöner Moment, wenn der Friede in diese Person hineinfließt und auch Heilungsgnade setze ich frei. Der Herr heilt jetzt. Und das ist wunderbar. Und dann kommt auch noch die heilende Herrlichkeit dazu. So sind sie richtig ummantelt, ja, durchwirkt, durchflutet mit seiner Reinigung, mit seiner Vergebungskraft, mit seiner Reinigung durch das Blut. Sind die schlimmen Erfahrungen, haben wir losgelassen und Heilungsgnade und Frieden freigesetzt. Und die Menschen genießen dann diesen göttlichen Frieden. Das kann nur Gott machen. Wir können nicht selbst zur Ruhe kommen. Nur muss ich gehorsam mitmachen. Das ist Voraussetzung. Ja, und als letzten Punkt nehme ich dann gerne das Gebet. Ich bitte darum, dass die Kraft, die Jesus geheilt aus dem Grab herausgeholt hat, die Zerstörungsprogramme der traumatischen Erfahrungen in mir entmachtet. Das ist auch wunderbar. Das bitte nicht vergessen. Es waren ja eine Menge Zerstörungsprogramme da, die am Laufen waren. Und jetzt, Kraft der Auferstehung von Jesus, werden sie alle entmachtet und sie werden gestoppt. Ab heute werden sie gestoppt, dann, wenn ich für eine Person bete oder für mich selbst bete und erlaube sie nicht wieder. Wir kennen diese Programme, die da abgehen, nicht wieder erlauben. Und dann kannst du solches Gebet dir vorknöpfen und einfach so ein bisschen zur Hilfestellung nehmen. Wer so ganz neu dabei ist, der braucht so ein Geländer, an dem er entlang beten kann. Und ich habe es zum x-ten Mal durchgebetet mit Menschen. Klar, immer kamen noch Eindrücke und allerhand dazu, aber ungefähr so gebetet und es hat immer funktioniert. Wenn der Hilfesuchende auch mitmacht, der kann nicht einfach kommen und sagen, mach mal, aber ich kann nichts. Es gibt solche, die das sagen, aber wir gehören nicht dazu. Wir gehören zu denen, die einfach glauben und das empfangen haben. Ich habe mir das schon vorgestellt, dass das ein bisschen spät wird. Und wenn wir jetzt, das ist einfach ein komplexes Thema, auch wenn es leicht ist zum Verständnis. Aber wenn man ins Gebet geht, kann das auch ein bisschen länger dauern, weil nicht jeder so empfangsbereit gleich ist. Und ich muss immer darauf achten, dass die Person mitmacht. Sonst hilft der nächste Schritt gar nichts. Und dass sie voll mit dem Bewusstsein dabei ist und unbedingt frei werden will von diesem Traumata. Also ich finde die absolut scheußlich und ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Und doch passiert immer mal wieder was und ich muss da rein. Aber ich weiß ja, so schnell wie möglich und dann habe ich das hinter mir. Und dann ist ja auch mein Körper noch nicht angegriffen. Also das kann ich nur raten. Ich schlage vor, dass ihr euch dieses Beispielgebet runterladet und dass ihr euch eine Freundin sucht oder ja, einen Freund, wie auch immer. Männer vielleicht mit Männern, Frauen mit Frauen. Also und zu Hause einfach unter der Leitung des Heiligen Geistes mal mit einem Trauma anfängt. Das kann ja erstmal ein leichteres sein. Da gibt es auch unterschiedliche Grade an Schwierigkeiten. Und dann übt man sich ein. Ich habe diese Lektion vorbereitet für 3 Stunden, auch aus dem Grunde, weil ich einfach ein bisschen Hilfsmaterial an die Hand geben will und euch ermutigen will. Probiert es aus. Und ihr werdet erleben, wie es besser und besser wird. Und seid nicht gleich entmutigt. Man braucht ein bisschen Erfahrung, aber diese Beispielgebete könnt ihr immer wieder nehmen, bis ihr dann so weit seid, dass ihr für andere betet. Und dann müsst ihr das auch nicht mehr mitnehmen. Ich nehme es nicht mehr mit. Aber weil ich so bestimmte Schritte sowieso weiß und macht das abhängig vom Trauma, wie es ausschaut. Und ich finde, mir ist dazu im Gebet, ich habe heute Morgen für den Abend gebetet und da ist mir, und Abendmahl habe ich auch gefeiert, damit es nachher auch bei euch durchbricht, wenn ihr euch ans Werk macht. Und Kolosser 3, 10, Vers 10 mag ich so gerne. Da geht es darum, dass wir die alten Lumpen in Vers 9 und 10, warte mal, Vers 10 und 11 heißt es, wir haben jetzt den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Und dann heißt es, springt einen Vers weiter und da heißt es dann, und das gefällt mir so gut, dass Gott sagt, wir sind ja seine Heiligen, seine Geliebten, seine Auserwählten und als seine Auserwählten, Geliebten und Heiligen ziehe ich an jetzt die göttliche Wäsche. Und wie sieht die aus? Zuallererst herzliches Erbarmen für jedermann. Dann Freundlichkeit, gleich Güte, dann Demut. Ich demütige mich unter Gottes Hand, unter die Wahrheit. Und Demut will ich jetzt nicht lange noch drüber reden, aber ihr kennt das Wort Demut, ist ganz wichtig. Den alten Menschen haben wir ja ausgezogen. Da müssen wir nicht stolz und rebellisch und verletzt und herumlaufen. Dann entscheiden wir uns, diese Wäsche anzubehalten. Die Wäsche von Demut, wir ziehen einfach Demut an und wir ziehen dann auch Sanftmut an. Ist ein schönes Gewand. Und auch Geduld ist das nächste Gewand. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, da sagt Jesus uns doch, und vergebt einander, wie ich euch vergeben habe, wenn Feindseligkeit zwischen euch ist, untereinander da ist. Vergebung ist wichtig, hat Jesus uns nachgemacht, er hat sogar uns vergeben. Manchmal hatten wir ja eine Menge, was er vergeben musste, aber er vergibt alles gerne. Und nach der Vergebung kommt die Liebe. Über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Also als liebender Mensch durch den Tag zu laufen, ist wunderschön. Aber dann fühlst du dich auch gut in deiner Wäsche. Aber wenn du... Und danach kommt der Friede. Ich setze den Frieden dann frei. Und das ist wunderbar. Gottes Friede durchströmt mich, durchflutet mich. Und dazu, der Friede ist ja unser Schiedsrichter, heißt es an anderer Stelle. Und dazu fordert uns die Bibel auf, auch einfach sehr dankbar zu sein. Wir sind total dankbar, wenn wir so ein Trauma hinter uns haben. Und das ist wirklich ausgelöscht. Da sind wir dankbar und dann lassen wir auch das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen, steht da. Und das ist wichtig, das Wort Gottes reichlich überall ausrufen. Und zum Schluss loben wir Gott. Das ist eine gute Wäsche, wenn man die immer wieder mal bewusst anzieht oder angezogen lassen, das ist viel besser noch. Also, ich wünsche euch, die Zeit ist rum, ich wünsche euch gute Erfahrungen mit dem Gebet und vielleicht höre ich von euren Siegen und euren Erfolgen. Das wird mich sehr freuen. Halleluja, vielen, vielen Dank, super, ha? Halleluja. Also macht davon Gebrauch, Tobi, wir tun es hochladen in der Glory Life Schule, dann könnt ihr das Gebet runterladen und dann, wie Margarita gesagt hat, nicht als das Gesetz der Meder und Perser, aber als Geländer, ja? An dem du entlang gehst und das ist gut, das steckt so viel drin. Und auch das, was sie gesagt hat, finde ich auch gut, mal ganz bewusst zu überlegen, gibt es vielleicht irgendein Trauma in meinem Leben, das ich noch nicht so bearbeitet habe, dann nimm das Gebet und nutze das Gebet und mach es einfach damit. Am besten noch mit jemand anders, du kannst es aber auch für dich selber beten, das geht natürlich auch. Ne? Aber wenn du jemand anders hast, dann bete es mit jemand anders. Okay, gut. Halleluja. Ja, natürlich. Klar, natürlich. Also zu zweit ist immer besser, natürlich. Das heißt ja auch, betet füreinander und bekennt einander eure Sünden, dass ihr geheilt werdet. Ja, also das ist in jedem Fall. Wenn du einen Partner findest, dann umso besser. Halleluja. Und dann betreib Traumahygiene in deinem Alltag. Ja. Wenn du merkst, hier kommt ein Trauma und das kann manchmal, du merkst es gar nicht so, was weiß ich, Schrecksekunde im Verkehr, ja, Hilfe, beinahe ein Unfall passiert, gleich wieder sagen, so, Trauma runter von meinen Körperzellen, Nervenzellen, gelöscht in Jesu Namen, raus damit. Okay. Preist den Herrn, so leben wir, geheilt, befreit als prophetisch-apostolisches Volk. Amen. Und so geben wir jetzt noch zum Schluss und fragen den Heiligen Geist, was sollen wir geben, was dürfen wir geben und sind einfach gehorsam, indem wir jetzt in die Eimer entweder bar oder per Verpflichtungserklärung geben und wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Möglichkeiten eingeblendet, wie du geben kannst. Und während ihr gebt, gerade gebe ich euch noch kurz ein, zwei Zeugnisse weiter, was Gott so getan hat in der letzten Zeit. Zum Beispiel, auch das ist zum Beispiel was, was auch ein Trauma sein kann, aber in dem Fall hat ein Engel eingegriffen, sodass es keins wurde. Und zwar, als mir bei einer Geburtstagsfeier frisch gebrühter, sehr heißer Kaffee in die Tasse gegossen wurde, schubste mich jemand und der Kaffee lief statt in die Tasse direkt auf meine Hand. Das kochende Getränk lief direkt auf meine rechte Hand und alle, die es sahen, dachten, ich würde mich verbrennen. Aber ich glaube, dass der Herr einen Engel sandte, der im selben Augenblick seine Hand auf mich legte und ich spürte nichts. Statt heiß wurde meine Hand kalt. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist dann, wenn ein Engel dich vom Trauma bewahrt. Ja, ihr könnt die einmal durchgeben, klar. Wenn ein Engel dich vom Trauma bewahrt. Ja. Okay, aber wenn es drüber geflossen ist, dann auch das Trauma raus. Okay. Gut, hier Zeugnis von Sabine. Sie schreibt, ich war diese Woche in einem Bekleidungsshop. Die Verkäuferin war sehr nett, kümmerte sich um meine Wünsche. Als ich an der Kasse bezahlte, klagte sie über Schmerzen an ihrer Schulter, die bis zum Hals gingen. Spontan fragte ich sie, ob ich für sie beten dürfte. Das hatte ich zuvor noch nie gemacht. Sie sagte auch gleich ja. Ich legte ihr meine Hand auf Schulter und Hals und betete im Namen Jesus Christus, also für die Frau in der Kasse, ja, dass die Schmerzen verschwinden müssen. Ich fragte sie dann, ob sie weg sind und sie fasste sich an ihre Schulter und sagte verwundert, ja. Dann hielt sie mir schnell ihr Handgelenk entgegen und sagte, dass es da auch weh tut. Schlau, ja, die hat schnell gelernt. Ich betete auch dafür und fragte, ob der Schmerz weg ist. Sie sagte, ein bisschen tut es noch weh. Und ich sagte ihr, auch das wird noch verschwinden und hielt dabei ihr Handgelenk. Sie bedankte sich bei mir und ich sagte ihr, dass nicht ich sie geheilt habe, sondern Jesus Christus. Ich hätte ihr gern noch mehr darüber erzählt, aber inzwischen warteten andere Kunden vor der Kasse. Ich werde wieder dorthin gehen und hoffe und bete für eine neue Gelegenheit. Halleluja. Amen. Super. So können wir Zeugnis geben von dem, was Gott tut. Preist den Herrn. Segnen wir noch die Sammlung. Und dann gibt es noch die Ansagen von der Astrid heute. Pass gut auf, ja. Für Sonntag gibt es ja auch ein paar Ansagen noch zum Kuchenessen und so weiter. Aber jetzt müssen wir uns nicht sorgen, dass es zu wenig Kuchen gibt, weil ihr achtet alle auf euren Säure-Basen-Haushalt. Also, wird's reichen, das Buffet. Preist den Herrn.